meine Hände. In der vollen Nacht werde ich sie dir schenken. Die Tropfen auf von meinem Blut. Weißer Schaum, du von deinem Mund.